wollte gar nichts mehr vom Leben, drum ging er in die Welt hinein. Er wollte nichts als seinen Frieden und fand ihn nicht, die Welt ist klein. Wohin er kam, da war schon einer, der ihn bedroht, was suchst du hier? Ich fand hier endlich meinen Frieden und diesen Frieden störst du mir. Der sprach vom Glück und der von Frieden und beide meinten Gut und Geld. Denn nur wer das hat, der hat Frieden. Das ist die Ordnung dieser Welt. Und Ordnung nennt man, wenn die einen gesegnet sind mit Geld und Gut. Wofür die anderen zahlen müssen mit ihrer Arbeit, ihrem Blut. Der eine wollte nichts als Frieden. Der andere wollte auch nichts mehr. Der eine wollte etwas haben, der andere gab es nicht her. Und jeder wollte seinen Vorteil erkaufen mit des anderen Not. Sie wollten beide nichts als Frieden. Drum schlugen sie einander tot.